Bezahlung entgegennehmen. A7. Hören Sie. Wie zahlen die Gäste? Dialog 1. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern die Rechnung. Sie hatten Zimmer 136, nicht wahr? Genau. Hier, bitte sehr. Wie möchten Sie zahlen? Moment. Ja, stimmt so. Mit Euro-Scheck oder Kreditkarte? Euro-Schecks können wir leider nicht annehmen. Aber Kreditkarte ist kein Problem. Aha. Hier, bitte. Die Karte ist nicht mehr gültig. Haben Sie die neue? Entschuldigen Sie, das ist mir ja peinlich. Kann ich mit Reisescheck zahlen? Ja. Tragen Sie bitte die Summe in Euro ein. Lassen Sie hier frei. Da kommt der Hotelstempel hin. Können wir das Gepäck unterstellen?